Das Virus ist die ideale Maske, eine perfekte und doppelbödige Metapher. Und das Virus erlebte nach 9/11 eine politisch-sprachliche Ausweitung. Als nämlich das World Trade Center zerstört war, erfanden Politiker kurz danach beispielsweise den Begriff vom Virus des Terrorismus. Eine von vielen Varianten für eine Virusmetapher, meint der Philosoph Manfred Geier. Man trägt also ein Wort aus einer eigentlichen Bedeutung oder aus einem Bereich, wo es eine eigentliche Bedeutung hat, in einen anderen Bereich hinüber. Eine Übertragung, so wie Viren übertragen werden, um im Bild, in der Assoziation zu bleiben, wozu global-viral die Virusmetapher immer wieder intensiv einlädt. Viren existieren seit 30 bis 40 Millionen Jahren und sind in der Evolution erfolgreicher als die Saurier, sagt Reinhard Kurz, der frühere Leiter des für Epidemien zuständigen Robert-Koch-Instituts. Und deshalb muss unser Handeln darauf gerichtet sein, dass wir diesen Mikroorganismen nicht noch mehr Spielräume, Freiräume einräumen und eines Tages vielleicht hier mit einem Virus aufzutauchen, das uns in der Tat als Menschheit, ich sag's mal salopp, an den Kragen gehen könnte. Die Metapher Virus geht inzwischen weit über den biologischen Erreger hinaus, wo der Körper seit der medizinischen Entdeckung der Viren gegen Ende des 19. Jahrhunderts als Schlachtfeld gedacht wurde. Und die Übertragung auf den gesellschaftlichen und politischen Körper, in Anführungsstrichen, das bekommen wir im Film Global Viral spannend erläutert, übernimmt die Grundstruktur der viralen Infektion. Auch da geht es um das eindringende Element, das Fremde. Dieser bedrohliche Fremdkörper, der Angreifer, ist seinerseits höchst flexibel, kriegerisch, absichtsvoll. Ein Ding, ein Element, ein Wesen, nicht lebendig, nicht tot, das allerdings beim Andocken an den Wirt quasi lebendig wird und höchst effektiv und zerstörerisch wirken kann. Madeleine Dewald und Oliver Lammert nähern sich in ihrem Film dem Virus wie seinen schillernden Metaphern also aus ganz unterschiedlichen Richtungen an. Ausgehend vom 14. Jahrhundert, also der Zeit der großen Pest, bis zu biologischen Kampfstoffen der Jetztzeit oder den viralen Techniken in der Computertechnologie bis hin zur Philosophie und Sprachforschung. So entstehen äußerst anregende und spannende Querverbindungen, Assoziationsbrücken oder Strukturanalogien, beispielsweise wenn im Film der Mediziner redet, so wie auch der IT-Experte reden könnte. Das ist das Hauptproblem, dass die Viren sich so in den Körperzellen verstecken, dass man schlecht mit Medikamenten daran kommt. So wie die Metapher des Virus in all seinen Varianten zurzeit Konjunktur hat, so kann man Madeleine Dewalds und Oliver Lammerts Film Global Viral, die Virusmetapher, im besten Sinne als unzeitgemäß bezeichnen. Dies ist nämlich ein Film-Essay mit durchweg spannend erzählenden Wissenschaftlern und Experten, der uns tatsächlich auffordert, selber zu denken, und zwar Widersprüchliches durchaus und Komplexes. Was man als, wie gesagt, recht unzeitgemäß bezeichnen könnte, in Zeiten einer Twitter-Kultur, die maximal 140 Zeichen zulässt. Nein, für global-viral brauchen wir unendlich mehr Zeichen. Was für ein wunderbares, kluges, filmisches Angebot, über die Metapher des Virus unsere Zeitläufe zu überdenken und uns möglicherweise, um in der Virusmetapher zu bleiben, von dieser Erkenntnis hier von Oliver Lammert und Madeleine Dewald anstecken zu lassen. Ein Übermaß an Sicherheit bringt Bedrohungen hervor, ein Übermaß an Gesundheit Viren. Vollendete Strukturen kehren sich gegen sich selbst.